Jetzt müsste er das. Sagt er nicht immer, dass ich aufnehme oder sagt er das nur? Der sagt das sogar. Okay, ich schneide jetzt auch nichts von weg von dem Technikgebabbel, dass uns fehlt den Menschen ja auch was. So, wir sind wie immer fantastisch vorbereitet, haben durch bis ins Letzte geplant, was wir jetzt tun. Müssen wir uns eigentlich vorstellen noch? Ich glaube, müssen wir nicht. Also ihr sollt auf die Internetseite gucken, da packen wir nochmal eine Verlinkung hin, wo wir auf Groundspeak auch zu sehen sind. Dann sehen die, wer wie viel gecached hat und wie lange. Dass wir Podcasts gemacht haben, weiß man oder weiß man nicht, ist auch egal. Scheiße, dann muss ich ja noch locken, fällt mir gerade ein. Ich locke auch nichts mehr. Ich bin bei der 2000, ich will 1999 haben, dann höre ich auf. Und dann ganz mit Cachen. Genau. Das ist auch ein günstiger Zeitpunkt, direkt vom Podcast beginnen, mit dem Cachen aufzuhören. Ich frage mich, gibt es eigentlich noch Manzi? Das wurde doch als die große Alternative. Ich glaube ja, da müssen wir sonst. Es gab so einen anderen Hamburger Podcast, der hat auch noch damit angefangen mit dem Thema. Also es gibt auf jeden Fall noch die Website. Super. Ja, das stimmt. Und ich habe da auch einen Account gehabt und da werde ich mal deaktiviert und ich weiß nicht, wie man es wieder aktiviert. Deswegen ist das für mich gestorben. Wieso wirst du da deaktiviert? Wenn du ein halbes Jahr nichts machst, bist du kein Manzi-Kunde mehr irgendwie. Und dann weiß ich nicht, wie man es über die App oder über die Website wieder, wie man aktiviert. Das ist mega geil. Das gibt's auch eigentlich nur bei Shopping-Clubs. Wenn du irgendwie nicht so und so viel Umsatz machst, fliegst du raus. Und dann machst du natürlich den Umsatz. Ach du Scheiße. Das gibt es mal wieder spannend. Hört man mein Ticken jetzt eigentlich auch, Kinders? Nee, hört man nicht. Das ist so gut, dass ich so einen leisen Trackball habe. Also wir müssen ja den Leuten erst wenigstens mal kurz erzählen, was wir hier eigentlich Dummes sammeln. Das ist die was ist das, die Folge 0? Nee, das ist die Folge 1. Die 0, Folge 0,5. Ja, das ist das fast eigentlich. Das ist Folge 0,5, genau. Da werden wir zählen später immer durcheinander kommen. Macht nichts. Ist die Folge 0,5. Wir müssen einfach so einen kleinen Initiator aufnehmen, damit wir unseren RSS-Feed und unser iTunes einrichten können. Genau. Und außerdem wollten wir das ganze Technikproblem am Anfang mal lösen. Das haben wir heute 2 Stunden gemacht. Ne? Wollte ich sagen, wir sind ja schon fast 2 Stunden dabei. Das ist doch eine Lüge. Wir sind seit 2 Stunden dabei, aber du hast gesagt, das Technikproblem lösen. Wollte ich gerade sagen, dass es gelöst ist, ist die Lüge, genau. Also wir haben uns jetzt... Wer wir sind, wissen, glaube ich, alle jetzt. Also Demo, die Tracer, Poilettentab hier, das ist, ich glaube, wir sind bekannt genug. Wo wir das hosten, das werdet ihr wissen, wenn ihr den Podcast abonniert, sonst werdet ihr ja nicht da. Den ganzen Rest, Thematik, ja, es bleibt bei Geocaching und zur Not wird das immer so ein bisschen mit Tagesgeschehen aufgeführt. Zur Not ist auch schon. Aber es wird dann alles mit, beim Alten. Ja, eigentlich ist es wie vorher, aber wir wollen es anders verkaufen. Es wird alles bemeckert und benölt und auch noch Themen, die keine Hose anhaben. Genau. Deswegen auch DSM 2,5, weil die alte wurde so schön beerdigt, dass wir was Neues anfangen wollten. Mhm. Alter Wein in neuen Schläuchen heißt das oder so, ne? Glaub, ja. So wurde das formuliert. Haben wir noch was zu sagen? Ich bin total fasziniert von dieser Manzi-Seite. Wechselst du jetzt das Hobby? Also Manzi ist es wohl DSM 1,5, wenn ich das höre. Jetzt klingelt das unten. Mein Gott, kann ich mich nicht mal 10 Minuten in Ruhe lassen? Nö, jetzt lasse ich sie da unten stehen vor der Tür. Ja, darf nicht so viel bestellen. Vater steht davon. Ich habe ein Aufnahmegerät bestellt für unseren neuen Podcast. Das wird sein jetzt wahrscheinlich. Das kommt. Es wird also das gleiche Chaos bleiben wie vorher, kurz und einfach gesagt. Ja, ne? Neue Folgen werden natürlich veröffentlicht auf den Kanälen, die man so kennt. Ne? Ja, genau. Auf der Facebook-Seite oder halt Twitter, genau. Und RSS-Feed wird es dann auch bald geben. Und wir werden das jetzt am Anfang zumindest mal über diese Pod-WG machen, weil die einfach nach umfangreichen Tests 1,5 Stunden lief die am stabilsten. Ja, genau. Ich mal so sagen. Mit am wenigsten Rauschen und Störgeräuschen. Ja? Und wir können auf jeden Fall schon so viel verraten, die erste Folge gibt es vor Weihnachten. Ne? Ja. Achso, das müssen wir ruhig dazu sagen. Die nächste Folge wird tatsächlich relativ bald kommen. Und dann wird so 4 Wochen Abstand sein. Na, ich würde sagen, wir sollten auch sagen, die nächste Folge hat dann auch Inhalt, weil das ist ja hier nur gesappelt. Ne? Ja, also ist es ja sonst auch gewesen, aber siehst ja, die Leute haben es ja gehört. Selber schuld. Live werden wir dann wahrscheinlich auch irgendwann wieder machen, aber dafür wollen wir erst ein bisschen in der Pod-WG testen. Stimmt. Ja. Haben wir eigentlich ein, war das das Gerät, was du bestellt hast, dieses Live-Aufnahmegerät? Nee, so. Nee, ich meine, nee. Von live war von mir jetzt auch live und unterwegs. Ach so, na, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Live ist ja tatsächlich, dass die Leute wieder zuhören können und einen Chat dazu haben. Mhm. Allerdings nicht mehr über MixLR, wo es so schön einfach war, weil es zu teuer ist, sondern auch über die PodWG. Also wer live irgendwann zuhören will, sollte sich schon mal mit TeamSpeak 3 beschäftigen. Kostet nichts, ist wirklich leicht eingerichtet. Und dann geht man in die PodWG und kann da auch mit chatten wahrscheinlich. So habe ich das verstanden. Das muss ich noch prüfen. Das wissen wir noch nicht ganz genau, aber irgendwas kommt da. Aber leicht war es auf jeden Fall. Das haben sogar Tracer und ich hinbekommen. Ja, problemlos sogar. Wir dürfen nicht so tief stapeln. Ja, das haben wir locker in 10 Sekunden abgefrühstückt. Nein, das andere Gerät, ich habe ein H2N bestellt von Zoom, damit wir auch mal wieder unterwegs und von Events oder was auch immer aufnehmen können. Ja. Wobei ich ja eigentlich nicht mehr zu Events gehe, aber nur noch zu Megas. Ja, ich war eigentlich auch schon ewig nicht mehr. Also selbst in Hamburg war ich ehrlich gesagt nicht. Aber da unterhalten wir uns ja in der nächsten Folge darüber. Ich würde sagen, wir gucken, wie lange haben wir jetzt schon. Für so ein Opener reicht das jetzt auch? War wir genug, damit die Leute auch wissen, was sie wieder auf sie zukommen? Mich würde dann nochmal interessieren, wenn du die Aufnahme stoppst, wie viel Megabyte das waren. Das war bei mir unheimlich viel. Ja, das gerade ist aber waff-total normal. Das liegt ja auch an dem Content, den wir haben. Also diese Datei wird klein sein und bei der richtigen Aufnahme wird es dann in die Gigabyte-Richtung gehen. Ne? Ja, es ist inhaltlich einfach schwer. André, was hast denn du genommen? Ja, er ist der Praktikant, er träumt noch von dem Guten im Menschen. Ja, okay. Würde ich sagen, Aufnahme beende ich. Wir sagen erstmal Tschüss. Yep. Tschüss, bis bald. Alles klar, bis denn. Tschüss.